Erster, wir wollen nicht nur über die ersten Dinge mit Christus reden. Wir wollen besser werden. Wir müssen nicht immer wieder neu anfangen mit Dingen wie Umkehr und Glauben an Gott. Zweiter, es geht auch um die Lehre über das Taufen, das Händeauflegen, das Auferstehen der Toten und das ewige Gericht. Dritter, wir wollen das tun, wenn Gott es erlaubt. Vierter, wenn Menschen das Licht gesehen haben und Gottes Geschenk erlebt haben, und wenn der Heilige Geist bei ihnen war. Fünfter, und wenn sie Gottes gutes Wort und die Kraft der zukünftigen Welt erlebt haben. Sechster, und dann von Gott weggehen, können sie nicht einfach wieder umkehren. Denn sie kreuzigen Jesus dann noch einmal und machen ihn lächerlich. Siebter, ein Land, das Regen bekommt und gute Pflanzen wachsen lässt, bekommt Segen von Gott. Achter, aber wenn das Land Dornen und Unkraut bringt, ist es wertlos. Es wird verflucht und am Ende verbrannt. Neunter, liebe Freunde, wir glauben, dass es bei euch besser ist. Wir glauben, dass ihr gerettet werdet, auch wenn wir so reden. Zehnter, Gott ist gerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr eure Liebe zu ihm gezeigt habt. Ihr habt anderen Christen geholfen und helft ihnen immer noch. Elfter, wir wollen, dass jeder von euch immer eifrig ist. Dann könnt ihr ganz sicher sein, dass ihr auf Gottes Versprechen hoffen könnt, bis zum Ende. Zwölfter, seid nicht faul. Macht es wie die Menschen, die durch Glauben und Geduld Gottes Versprechen bekommen haben. 13. Gott gab Abraham ein Versprechen. Er schwor bei sich selbst, weil es keinen größeren gab, bei dem er schwören konnte. 14. Er sagte, ich werde dich segnen und dir viele Nachkommen geben. 15. Abraham wartete geduldig und bekam, was Gott versprochen hatte. 16. Menschen schwören bei jemandem, der größer ist als sie. Der Eid ist wie ein Beweis, der alle Zweifel beseitigt. 17. Gott wollte den Menschen, denen er etwas versprochen hatte, ganz sicher zeigen, dass er seine Meinung nicht ändert. Deshalb gab er ihnen einen Eid. 18. So gibt es zwei Dinge, die sich nie ändern und in denen Gott nicht lügen kann. Das macht uns Mut. Wir können auf die Hoffnung bauen, die vor uns liegt. 19. Diese Hoffnung ist wie ein sicherer Anker für unsere Seele. Sie reicht bis in den innersten Bereich des Himmels. 20. Jesus ist schon dorthin gegangen, um uns den Weg zu bereiten. Er ist jetzt für immer Hohepriester, so wie Melchisedek es war.